bisschen kalt und nun wollen wir was ändern. Für eine Revolution, für die Freiheit, für die Gerechtigkeit und die Gleichheit. Wir sagen raus mit den Tyrannen, die Politiker, wir werden sie verbannen. Ich will es nie wiedersehen, davon wird mir ganz schlecht. Ich hoffe, ihr könnt uns verstehen, wir hatten wieder weg. Es ist ein Aufruf zur Gewalt in allen Ländern. Keiner macht den keinen Kalt und nun haben wir was geändert. Eine Revolution für die Freiheit, für die Gerechtigkeit und die Gleichheit. Wir sagen raus mit den Tyrannen, mit den Politikern, wir werden sie verspannen. Für die Freiheit, für die Gerechtigkeit und die Gleichheit. Wir sagen raus mit den Tyrannen, die Politiker, die werden sich verbannen.